Pi-Radio-Verbund. Radio zum Einschalten und Ausrasten. Na, wie ist es hier so im langsam, aber sicher versinkenden Pi-Radio-Verbund? Mittwochnachmittag, 16 Uhr, Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung... So, wir haben heute eigentlich zwei Themenschwerpunkte. Zum einen berichten wir über das Soli-Konzert, das die Freien Radios jetzt schon zwei, drei Wochen veranstaltet haben in der Roten Insel. Am 16. November war das konkret. Und zum anderen beschäftigen wir uns mit dem afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Nicht nur, dass er regelmäßig Kolumnen hier in der Sendung macht, er wird auch heute wieder eine hier haben, sondern es ist auch einiges passiert in den vergangenen Tagen in seinem Fall. Es gab eine gerichtliche Anhörung über die Frage, ob er nun endlich ein neues Revisionsverfahren erhält. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, das geht jetzt schon anderthalb bis zwei Jahre so. Ich glaube, es war schon die achte Anhörung, die stattfand, aber es war auch wohl definitiv die letzte. So wie der Richter es gesagt hat, wird es demnächst eine Entscheidung geben. Und deswegen haben wir heute einen Bericht vom bundesweiten Frimumia-Netzwerk hier in der Sendung, mit dem wir auch anfangen werden. Danach kommt dann zwei Interviews mit Bands, die ich auf dem Freien Radio-Konzert gemacht habe. Zum einen den Bloody Marys und zum anderen der Band Damsel in Distress aus Potsdam und natürlich Musik davon. Später die Kolumne und natürlich auch der Demo-Ticker für die nächsten Tage in Berlin am Ende der Sendung. Dazu etwas ausgesuchte Radau-Musik. Los geht's mit einer Band, die diese Woche am Samstag, den 8. Dezember, auf dem Clash-Geburtstag spielt, aus Spanien, Ratzinger. We'll be right back. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Am Montag, den 3. Dezember 2018, fand in Philadelphia eine weitere gerichtliche Anhörung statt über Mumia Abu-Jamals Antrag auf ein neues Revisionsverfahren. Und das bundesweite Free Mumia-Netzwerk veröffentlichte ebenfalls am Montagabend einen Bericht aus Philadelphia. Den könnt ihr auf den Webseiten freiheit-für-mumia.de oder www.mumia-hörbuch.de nachlesen. Und wir dokumentieren den jetzt hier in der Sendung, denn Mumia Abu-Jamal ist unser dauernder Kolumnist hier seit vielen Jahren und natürlich interessiert uns, was mit ihm los ist. Erneuter Gericht und noch keine Entscheidung für Mumia Abu-Jamal. Autorinnen, Free Mumia-Netzwerk. Seit knapp 37 Jahren sitzt der afroamerikanische Journalist Mumia Abu-Jamal im US-Bundesstaat Pennsylvania für einen unbewiesenen Mord in Haft. Aus Anlass seines Haftjahrestags werden am kommenden Sonntag, dem 9. Dezember, Kundgebungen und Proteste in zahlreichen Städten und Ländern stattfinden, unter anderem auch in Berlin. Heute war bereits der 8. und vermutlich letzte Gerichtstag einer knapp 2 Jahre andauernden Anhörungsphase um die Wiederaufnahme des Revisionsverfahrens von Mumia. In den 1980ern hatte Bezirksstaatsanwalt Ron Castile sich persönlich dafür eingesetzt, alle zum Tode verurteilten Gefangenen in Philadelphia hinrichten zu lassen. Einige Jahre später wurde er zum Revisionsrichter gewählt und saß Fällen vor, in denen er zuvor als Staatsanwalt involviert war, unter anderem dem von Mumia Abu-Jamal. Selbst in der oft befremdlich anmutenden Rechtsauffassung der USA ist so ein Vorgang rechtswidrig. So kassierte der oberste Gerichtshof der USA 2016 eines seiner vielen Urteile als Revisionsrichter gegen Terrence Butter Williams und ordnete eine Neuverhandlung an. Kurz darauf reichte Mumia Abu-Jamal ebenfalls einen Antrag auf Wiederholung seines Revisionsverfahrens ein, über den seitdem am Revisionskontrollgericht von Philadelphia unter dem Vorsitz von Richter Tucker verhandelt wird. Der heutige Gerichtstag begann mit Turbulenzen, denn er war bis vergangenen Freitag gar nicht bekannt, zumindest nicht der Verteidigung von Mumia Abu-Jamal. Es besteht jedoch die Vermutung, dass die Gegenseite früher davon Bescheid wusste. Die Polizeilobbyorganisation Fraternal Order of Police, kurz auch FOP, und Justizangehörige füllten die ersten Reihen des Gerichtssaals und ließen wie schon so oft zuvor wenig Raum für Angehörige von Mumia Abu-Jamal. Die FOP setzt sich seit Jahrzehnten für die Hinrichtung des Journalisten ein, der vor seiner Festnahme einer der bekanntesten Kritiker von Polizeigewalt und institutionellem Rassismus in den Medien des Bundesstaates war. Am vergangenen Freitag, den 30. November 2018, besuchte Rechtsanwältin Judith Ritter Mumia Abu-Jamal im Gefängnis. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie keine Ahnung davon, dass es heute, am 3. Dezember 2018, eine weitere Anhörung geben würde. Denn bei der letzten gerichtlichen Anhörung am 29. Oktober 2018 hatte Richter Tucker für diese Woche zwar eine Entscheidung, aber keine öffentliche Verhandlung angekündigt. Folglich konnte Mumia und seine Anwältin sich nicht darauf vorbereiten. Von der Anhörung erfuhr Anwältin Ritter erst am Freitag nach ihrer Rückkehr vom Haftbesuch gegen Ende des Werktags. Revisionskontrollrichter Tucker fragte die Verteidigung von Mumia heute früh im Gerichtssaal, ob es noch andere als die ohnehin schon vorgebrachten Beweise für die Rolle des früheren Staatsanwaltes und späteren Richters Castile in dem umstrittenen Revisionsverfahren gäbe. Rechtsanwältin Judith Ritter antwortete ihm, dass sie vor einigen Tagen bereits einen Brief an ihn gesandt habe, in dem es um ein Auskunftsersuchen, das heißt in US-amerikanisch Right to Know oder abgekürzt auch RTK, an eine staatliche Behörde über die Korrespondenz des früheren Senatoren Fischer mit Staatsanwalt Castile ging. Fischer und Castile hat sich in den späten 1980ern stark für die Durchführung von Hinrichtungen im US-Bundesstaat Pennsylvania eingesetzt. Allerdings seien diese Briefe bis jetzt nicht übergeben worden. Die Verteidigung von Mumia Abu-Jamal machte daher heute keine weitere Eingabe vor Gericht. Revisionskontrollrichter Tucker fragte, ob sie zusammen mit Mumia irgendwelche weiteren Eingaben oder inhaltlich neuen Auseinandersetzungen anstreben würden. Rechtsanwältin Ritter verneinte das, kündigte aber die Möglichkeit von ergänzenden Anhängen zu bereits verhandelten Punkten an. Richter Tucker erklärte daraufhin, nun anhand der seit ca. 2 Jahren zusammengekommenen Unterlagen eine Entscheidung fällen zu wollen. Wann das passieren werde, ließ er offen. Diese Entscheidung kann also jederzeit fallen, aber es gibt auch keinerlei zeitliche Begrenzung. Tucker ist allerdings sehr gut mit dem Fall vertraut, denn er war auch an dem Präzedenzfall von Terrence Butter Williams beteiligt, auf dessen Ergebnis ja Mumias Antrag auf ein neues Revisionsverfahren aufbaut. Damals verkündete Tucker seine Entscheidung innerhalb weniger Wochen. Es könnte also sein, dass die Entscheidung über die Neueröffnung des Revisionsverfahrens in die Ferienzeit fällt. Besonders bei einer negativen Entscheidung wäre das eine mögliche Vorgehensweise. Denn so sei weniger öffentlicher Protest zu erwarten, erklärte eine Gerichtsbeobachterin nach der Verhandlung von Mumias Unterstützerin auf der Straße vor dem Gerichtsgebäude. Allerdings sehe sie juristisch nicht, wie Mumias Antrag auf ein neues Verfahren abgewiesen werden könne. Zwar sei nur ein Bruchteil der Beweise über die widerrechtlich durch Castile sabotierte Revision in dieser Anhörung zur Sprache gekommen, aber auch diese wenigen Beweise und Indizien seien eindeutig. Es ist deutlich, dass der frühere Staatsanwalt Castile bereits persönlich und maßgeblich in Mumias Fall involviert und voreingenommen war, bevor er Jahre später als Richter im gleichen Fall der Revision vorsaß. Ronald Castile hätte sich in diesem Fall gar nicht beteiligen dürfen. Die Beobachterin ging auch noch auf die Haltung der aktuellen Staatsanwaltschaft ein, die inzwischen von Larry Krasner geleitet wird. Krasner hatte 2017 als Kandidat verschiedener Strafrechtsreformgruppen und Black Lives Matter erfolgreich für das Amt des Bezirksstaatsanwaltes von Philadelphia kandidiert, um das repressive und rassistische Strafrecht dort zu reformieren. Seine Behörde hat sich jedoch entgegen besserem Wissen der Beweislage seit Frühjahr 2018 aktiv an die Seite der FOP gestellt und die Forderung nach einer Wiederaufnahme des Revisionsverfahrens von Mumia Abu-Jamal abgelehnt. Diese Haltung ist extrem verwunderlich, weil die gleiche Staatsanwaltschaft in weniger bekannten Fällen eine progressivere Position vertritt, die unter anderem im Herbst 2018 auch zur Freilassung von zwei seit 40 Jahren inhaftierten Gefangenen der MOVE-Organisation geführt hatte. Wenn wir uns jedoch vor Augen halten, dass es das höchste Gericht der USA war, das den Terrence Butter Williams Fall aufrollte, liegt es auf der Hand, dass aufgrund des vergleichbar gelagerten Interessenskonflikts von Castile im Fall von Mumia ebenfalls neu verhandelt werden muss. Warum ein zu Strafrechtsreform angetretener und in der Wahl sehr erfolgreicher Kandidat Krasner diesen simplen Sachverhalt nicht zu erkennen vermag, löst Unverständnis und Fragen nach seinen Motiven aus. Trotz nur zweitägiger Vorbereitungszeit waren heute früh etliche UnterstützerInnen und Unterstützer von Mumia zum Gericht gekommen. Da nur wenige von ihnen in den Gerichtssaal hineingelangten, weil der bereits vorher größtenteils von der Polizei besetzt war, veranstalteten sie vor dem Gebäude eine Kundgebung für die Freilassung des afroamerikanischen Journalisten. In Philadelphia setzten UnterstützerInnen in diesen Tagen ihre Aktion für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal fort. Auch in New York, Mexico City, Haiti, Paris, London, Frankfurt am Main und Berlin sind Proteste für Sonntag, den 9. Dezember 2018 angekündigt. In Berlin treffen sich Mumias UnterstützerInnen um 14 Uhr vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor unter der Losung Free Mumia, Free Them All. Ja, das war der Bericht vom bundesweiten Free Mumia-Netzwerk. Wie gesagt, erschienen am Montag, den 3.12., also vor 3 Tagen. Und noch gibt es keine Entscheidung über den Ausgang des Verfahrens von Mumia Abu-Jamal, aber sobald die kommt, werden wir natürlich hier in der Sendung auch berichten. Gloria Domini. Sacro burdel, la multitud escupe en mi cara. Amén, amén, amén. Gloria Domine, una oración, brazos en alto, me arranca el corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dadle de comer. Cuerpo de Cristo, todo huele a poder. cuerpo crucificado. Dale de comer, dale de comer a Dios. Cuerpo de Cristo, todo hubiera podrido. Sacrifícame. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. So, heute kommen wir endlich dazu, mal vom 15. 16. November einige Aufnahmen zu spielen. Am 16. November war das Solidaritätskonzert für das Freie Radio in Berlin, in Schöneberg, in der Mannsteinstraße, in der Roten Insel. Es haben verschiedene Künstlerinnen und Künstler dort gespielt. Wir haben fast alle aufgenommen und ich habe auch mit fast allen Interviews machen können, Backstage zwischen ihren Konzerten. Und heute fangen wir mal an, zwei dieser Bands vorzustellen. Die eine heißt Damsel in Distress, ist wahrscheinlich die momentane Reinkarnation der Vipers, kommen aus Potsdam und Berlin. Und die andere Band sind die Bloody Marys, die kommen auch aus Berlin, konkret aus Friedrichshain in der Kreuziger Straße ansässig, die meisten von ihnen. Und diese Bands wollen wir heute vorstellen und natürlich auch ein paar Auszüge aus ihren Konzerten hier spielen. Die vollen Konzerte werden dann zu einem späteren Zeitpunkt hier auf dem Sender wiederholt. Jetzt aber steigen wir ein mit einem Song von den Damsels in Distress und danach kommt das erste Interview. Soli-Konzert für die Freien Radios. Ich bin jetzt hier wieder Backstage, gerade mit Damsels in Distress. Hallo, Damsels in Distress. Hallo. Hallo. Und viele Fragen drängen sich mir auf. Warum seid ihr in Distress? Was habt ihr gegen Lampenputzer? Und vielleicht fangen wir mal der Reihe nach. Wie lange gibt's eure Band schon? Felix und ich haben am Anfang zu zweit angefangen vor 2 Jahren. Vor oder zwei so? Jahren vielleicht? Ja, und seit vielleicht jetzt knapp einem Jahr, ne? Oder? Ist es schon ein Jahr? Dreivierteljahr würde ich sagen. Dreiviertel. Ja. Ist der Tim als Bass mit eingestiegen? Genau. Fand ich ja ganz schick, so das als drittes Rad am Wagen sozusagen. Ja. Tim, kannst du dich vielleicht auch nochmal kurz outen, weil du bist ja auf dieser Frequenz auch manchmal woanders zu hören, oder? Ja, das stimmt. Ich mache hier und da die Berliner Runde zum Beispiel bei Studio Ansage und andere Dinge. Wie seid ihr an den Gig gekommen? Den haben wir uns mal richtig frech selber organisiert, glaube ich. Okay. Hat uns organisiert. Und ihr seid schwerpunktmäßig eine Band aus Potsdam, vermute ich, oder? Ja, 2 aus Potsdam, 1 aus Berlin. Genau. Probt ihr in Berlin oder in Potsdam? In Werder, in der alten Ketchup-Fabrik. Okay. In den Wasserkesseln von der alten Ketchup-Fabrik. Ja, tatsächlich. So Wassertanks, so Teer an den Wänden und so. Ja. Deswegen riecht immer sehr nach Schimmel. Ja, deswegen auch der Hals. Ohne fühlen wir uns ein bisschen nackig vielleicht. Gut, aber ihr seid ja nicht wirklich in Distress, oder? Das, naja, kann schon vorkommen, ne? Ja. Wenn zum Beispiel das mit der Miete mal wieder fällig ist oder man sich fragt, was hole ich alles aus dem Rucksack raus, dann kann schon mal ein bisschen Stress sein. Beziehungsweise aber. Im Supermarkt, was stecke ich da alles noch rein, bevor genau, was kann ich denn noch bezahlen? So, genau, zum Beispiel. Was klar. In so Momenten, wo es halt dramatisch wird. Genau, ja, genau. Oder wenn zu wenig Frauen Musik machen, auf jeden Fall, finde ich auch kacke, weil dann fehlt die Hälfte der Musik. Also ist tatsächlich so. Ich habe ganz lange gebraucht, mit Nicht-Typen zusammen Mucke zu machen. Das ist für mich das erste Mal und finde ich gut, weil dann ist doppelt so viel Mucke. Stimmt, das finde ich das erste Mal. Ja. Und da mache ich schon lange Musik. Ist komisch, dass es so lange gedauert hat eigentlich. Mein Papa hat immer gesagt, sobald in der Kneipe keine Frauen mehr sind, lohnt es sich nicht mehr hinzugehen. Dann wird es langweilig. Ja, wir sind nicht in Distress so richtig. Also ich fühle mich eigentlich immer ganz wohl mit den beiden. Ja. Jetzt mal, das habe ich alle anderen Bands auch gefragt. Ihr singt ja auch Texte, ne? Mhm. Der letzte, den ich bei euch gehört habe im Set, der Lampenputzer. Wollt ihr dazu was sagen? Da muss Tim auf jeden Fall ran. Ja. So, ja, wir haben das tatsächlich. Also es war, glaube ich, unser dritter oder vierter Gig jetzt und seitdem der dritte. Nein, wir hatten nochmal einen mit drei Liedern, ja. So, aber der zählt nicht so richtig. Für den lieben Max, Grüße an Max und immer fixe, Grüße an Max. Immer fixe Faxe, so, genau. Seit dem zweiten oder dritten oder so, seit dem zweiten, also seit dem ersten richtigen, haben wir angefangen in den Proben vor dem Auftritt nochmal einen so einen Punkrock-Klassiker zu bringen. Also einmal zu üben oder zweimal und dann halt zu spielen, weil das einfach uns Spaß macht und weil das halt irgendwie die Herzensmucke ist. Und diesmal war es halt, ich weiß gar nicht, wer die Musik dazu gemacht hat, aber der Text war von Erich Mühsam auf jeden Fall. Ja, der... Wir haben uns so ein bisschen gedacht, dass man immer mal so einen Deutschpunk-Klassiker als Zugabe spielen könnte. Wir machen das quasi immer in der Probe davor, schnell irgendwie versuchen, das so uns so beizubringen. Deshalb klingt es auch so rumpelig. Ja, ich meine, Erich Mühsam war ja ein gefürchteter Deutschpunker vor dem Ersten Weltkrieg, ne? Ja, ist richtig. Der hat ja damals halt München mit besetzt, eigentlich ganz München, ne? Und ja. Ist ja dann auch später umgebracht worden, ja. Ja. Von den Nazis. Und hat ja auch tolle Texte geschrieben, wie zum Beispiel den Lampenputzer, in dem es um Kompromisse geht und dass man, glaube ich, eigentlich, ja, dass es irgendwie nicht so toll ist mit den Kompromissen, aber ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, keine Kompromisse zu machen. Ja. Kann man da trotzdem ein bisschen laut sein und darüber singen, finde ich gut. Oder? Wie jetzt? Ja, wie jetzt? Also, es geht doch anderen bestimmt auch so. Und aber findest du es okay, wenn die Sozialdemokraten und alle, die danach gekommen sind, immer wieder was versprechen und dann das Gegenteil machen? Nee, finde ich nicht gut. Finde ich tatsächlich nicht gut. Im Lied geht es ja auch letztlich darum, ne? Also Sozialdemokratie als Versuch, die Lampen zu putzen und gleichzeitig Barrikaden zu bauen mit den Lampen, das geht halt nicht. Ne? Musst du dich dann irgendwann entscheiden. Alle klar. Und dann habe ich noch einen anderen Song bei euch gehört, den ich auch schon kannte. Ich glaube, das ist Roger Whittaker im Original. Ja, genau. Naja, pass auf, wir hatten. Nee. Eigentlich haben wir, wie heißt denn diese Punkband? Also wir hatten dieses Lied von einer Punkband gehört aus den 80ern. Wie heißt die Punkband, Felix? Bist du das aus dem Kopf gerade? Die Suicide Squad. Genau. Ganz schwer zu finden. Und wir hatten, Felix hatte mir die auf dem Sampler gemacht, so ganz romantisch, und wir haben die ganz oft gehört und haben dann irgendwann beschlossen, diesen Song zu covern. Und irgendwann haben wir festgestellt, als wir im Internet nach dem Text gesucht haben, dass das eigentlich im Original von Roger Whittaker ist. Und jetzt haben wir quasi einen Coversong. Aber es war euch nicht peinlich? Nee, es war uns nicht peinlich, weil wir dann festgestellt haben, dass Roger ja eigentlich ganz in Ordnung ist, so von dem, was er so oder macht. Nicht. Nö, ach, der ist schon in Ordnung. Also bei dem Song kriege ich auf jeden Fall mal auch Gänsehaut. Das ja. war auch so ein, ihr bringt den auch gut. Also wir werden ihn bestimmt, wenn wir das ausstrahlen, auch gleich danach spielen. Stimmt, sehr gutes Original von Roger, ja. Wenn das ist super. Das Original, ja. Ja, bitte, das wäre mega cool. Vielleicht spielen wir beide. Und er singt es auch wirklich wahnsinnig gut. Also das muss ich ihm wirklich lassen. Als ich dann das Original gehört habe, war ich wirklich beeindruckt. Der Witz ist, ich habe es vor 2 Wochen schon mal von euch in der Sendung gespielt und habe es mir danach wirklich im Internet im Original angehört, habe es aber nicht ganz durchgehalten. Also nicht bis zum Ende von dem Song. Großartig, ich finde es wirklich richtig. Also ich habe es versucht, aber ging dann nicht. Doch, er hat so eine tolle, melodiöse Stimme, finde ich. Also. Hat auch so einen Bart, glaube ich, oder? Ist er nicht er so hat weihnachtsmenschmäßig? So eine, wie heißen die? So eine Pilotenbrille, aber eben durchsichtig. Also ich kann mich als Kind erinnern, war der Mann sehr präsent, so auf so Hör-zu-Langspielplatten, und meine Oma fand den auch richtig toll. Ja, ich habe auch bisher nur von Omas und Muttis gehört, die den gut fanden. Ich fand damals Plastik-Bertrand gut. Kenne ich mich mit ihm gar nicht aus. Nein, aber ich find den Text auch gut halt, ne? So von wegen, passt irgendwie auch zum Lampenputzer, ne? Also die neue das Welt. Das stimmt, ja, das stimmt. Die neue Welt, die irgendwie jetzt da ist und vielleicht nicht erst, ne, die Träume auf 81 genau. verschieben und so. Gut, was sind eure Träume? Wo wollt ihr hin? Uiuiui, ui, das ist ja jetzt. Ich möchte zum Beispiel gerne weiter mit Felix Musik machen, weil ich finde, er ist ein ganz toller Gitarrist. Dankeschön. Ja, Mann. Ebenso. Also, ja, ich auch mit dir. Und für die Band auf jeden Fall. Ich nehme furchtbar gerne natürlich auf, ein neues Demo aufnehmen und dann gleichzeitig natürlich Konzerte spielen halt. Ja? Ja. Jetzt im Winter. Ich möchte gerne besser Schlagzeug spielen lernen. Also, dass ich die Achtel auch mal durchhalte. Genau, das ist mein Traum. Eine der schönen Sachen am Punkrock finde ich, also gerade also so, wenn du Lust hast, ein Musikinstrument zu machen, dann machst du es halt und dann ist es halt, dann machst du es halt und dann wirst du halt besser oder machst du was anderes oder so, finde ich super. Also. Oder wirst experimenteller und oder dadurch schlechter. Oder besser, gedacht eben. Wenn jetzt Leute mit euch was machen wollen, wenn sie ein Konzert organisieren, wie können sie euch denn finden? Im Moment haben wir tatsächlich noch gar nichts außer uns selbst. Ja. Also auf eure Konzerte kommen, euch ansprechen. Zum ja, Beispiel. Wir haben, also nur ansprechen geht im Moment, aber wir wollen eine Bandcamp-Seite noch machen. Genau, also Damsel in Distress, mal gucken, ob der Name noch frei ist. Und dann halt auf Bandcamp oder so, genau. Das ist das Schöne, weil einem da als Musikerin auch noch die Mucke gehört. Anders als bei anderen Online-Plattformen, also man gibt das halt nicht raus, ist eigentlich ganz gut. Okay, ja. Das Fenster muss hier offen bleiben. Okay. Okay. Gut, das Fenster muss offen bleiben. Eine Webseite gibt es dann demnächst. Und ansonsten geht einfach auf die Konzerte, guckt im Stressfaktor und überall, wo das steht. Ach ja, das nächste Mal in der Fliese, nicht wahr? Stimmt, in der 26. Januar. Genau, in der Zeppelinstraße 26 in genau, Potsdam. Da dürfen offiziell keine Konzerte gemacht werden. Ja, das ist also inoffiziell und gut. Genau. Ja, vielen Dank an Damsel in Distress. Es war großartig und macht weiter so. Danke, Markus. Danke auch. Danke, Markus. Ja, danke, mach weiter. Danke. New World in the Morning bei den Damsels in Distress auf dem Radiokonzert am 16. November 2018 in der Roten Insel in Schöneberg, das Soli-Konzert fürs Freie Radio Berlin. Ihr hört heute den ersten Teil meines Berichts von diesem Konzert, denn es haben dort sehr viele Künstlerinnen und Künstler Auftritte, Soli-Auftritte hingelegt. Wir können natürlich nicht alle in einer Sendung spielen und vor allen Dingen auch nicht die gesamten Konzerte. Aber wir wollen uns noch mit einer zweiten Band heute beschäftigen, die dort auch gespielt haben. Das sind die Bloody Marys. Ihr hört gleich erstmal einen Song von ihnen und danach das Interview, was ich mit ihnen gemacht habe. Ich bin jetzt hier Backstage, Radiokonzert für die Freien Radios, heute in der Roten Insel. Ich habe die Band Bloody Marys hier zu Gast. Hallo. Hallo. Hi. Wer will mir mal erzählen, wer seid ihr, was macht ihr, wie lange gibt's euch schon? Puh, wie lange gibt's? Ich habe gerade überlegt, wie lange es uns gibt, seit 2014, vier, ne? Oder 5 Jahre. 4 Jahre, oder? 4 Jahre. 4 Jahre gibt's uns ungefähr, ziemlich genau, seit November 2014. Und ihr spielt regelmäßig live? Ja, am liebsten spielen wir live. Proben ist total überbewertet. Oh, wir proben auch sehr regelmäßig, okay. Einmal die Woche. Und spielt ihr nur in Berlin oder auch überregional? Eigentlich wollen wir gerne überall spielen. Im Frühjahr wollen wir zum Beispiel im Baskenland spielen. Okay. Das will ich eigentlich schon seit 4 Jahren, aber jetzt scheint es zu klappen. Wir haben uns extra eine Basken dafür eingekauft. Damit wir Kannst du das bestätigen? Ja, ich bestätige es. Und wenn jetzt Bookerinnen und Booker oder Leute, die Konzerte organisieren, das hören, wo werden die euch finden? Habt ihr eine Webadresse? Wir haben eine Webadresse, die steht hier drauf. Ich kann sie mal ganz schlecht lesen. www.bloodymarysband.com, oder? Ja, genau. Ja, yes. Sagen wir am Ende nochmal an. Und ihr spielt heute hier Soli fürs Freie Radiokonzert. Ich interviewe euch vor eurem Gig. Kennt ihr das Freie Radio Berlin? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, natürlich. Wir haben ja bei uns auch also schon ewig Radio auch in der Straße. In der Kreuziger Straße und wir haben da total viel mit zu tun gehabt. Ich habe schon die ersten Soli-Konzerte für Radio 100 noch mitgespielt. Das war total, also ist ja schon dicht Jahre her. Ja. Da haben wir auch im Studio damit gespielt. Ja. Ja. Aber mit einer anderen Band natürlich. Nicht da. Na, so lange ist es doch nicht her. War im Schaufenster. Radio 100 war auf jeden Fall im letzten Jahrhundert. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so lange her. 18 Jahre, okay. Und was sind eure Erwartungen, wenn ihr zum Beispiel so auf Tour geht oder wenn ihr spielt? Würdet ihr überall spielen oder habt ihr da Prinzipien? Ja, also wir haben auf jeden Fall Prinzipien. Mit irgendwelchen Nazis spielen wir nicht zusammen, mit irgendwelchen Arschlöchern auch nicht. Die müssen ja nicht dann, also so, da haben wir keinen Bock drauf. Aber bis jetzt haben wir eigentlich nur coole Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also ich glaube, wir haben sehr politische Texte auch. Wenn man uns bookt, dann weiß man schon, was da drin ist. Also auf unserer Seite stehen Texte von uns, dann ist das schon deutlich, glaube ich. Worüber singt ihr denn? Über Themen, die uns irgendwie bewegen. Also hauptsächlich ein bisschen Outlaw-Dasein. Wir singen gegen den Krieg auf jeden Fall auch und gegen Ausbeutung und solche Sachen. Und gegen Verarsche, wenn Leute andere verarschen wollen oder für so. Für Zusammenhalt. Für Zusammenhalt, für Ehrlichkeit, für Straight from the Heart, ja. Aber jetzt so. Also schon so mit Bodenhaftung, nicht so eine politische Kopfgeburt, sondern wir meinen das wirklich dann. Ihr singt keine Parolen? Nein, ich hasse Parolen. Doch, Fight the Power, Fuck the System singen wir schon. Aber das ist ja eine Parole, aber ansonsten eigentlich nicht. Ja, Breaking the Law, ja, okay, aber. Das ist ja fast schon ein Volkslied, oder? Breaking the Law. Ja, für uns schon. aber auch, wir haben natürlich auch voll spaßige Sachen so dabei, aber eigentlich ist es schon so. Der kleine Weltverbesserer in uns, der da spricht. Okay. Würde ich sagen, oder? Klar. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Der große Weltverbesserer. Ja. Wollt ihr noch Verwandte und Bekannte grüßen oder Sachen durchs Radio durchgeben, wo ihr jetzt die einmalige Chance für habt? Ja, das Syndikat muss bleiben. Genau. Ja, auf jeden Fall. Syndikat bleibt. Syndikat. Also nicht muss bleiben, sondern bleibt, genau. Sowas zum Beispiel. Super. Ich will auch noch gerne jemanden grüßen, Gesine. Hallo Gesine, ich will dich grüßen. Du bist doch auch beim Freien Radio, oder? Ja. Jetzt bin ich auch da. Ja, Grüße an das Radio aus der Kreuziger. Auf jeden Fall. Ich danke euch, wir sind gespannt auf euren Gig und ab geht's. Danke. Stop! erzähl doch mal, Karl. Woo, mehr ist da nicht. Bloody Marys auf dem Radiokonzert an der Roten Insel am 16. November. Soweit erste Eindrücke von dem Radiokonzert. Es haben natürlich noch weitere Bands da gespielt, unter anderem die Toilets und auch Maske. Und auch mit denen habe ich Interviews gemacht und natürlich gibt es Aufzeichnungen ihrer Gigs. Und das werdet ihr in einer der nächsten Wochen hören. Ich weiß noch nicht genau wann, das hängt ja immer auch ein bisschen von ab, was sonst hier im Radio gerade geplant ist. Aber ich denke, dass wir es vermutlich schon nächste Woche einbringen werden. Und dann irgendwann könnt ihr natürlich auch mal die vollen Konzerte, ungeschnittenen, ganzer Länge und Pracht hier auf dieser Frequenz hören. Aber das wird wahrscheinlich der Kollege Tim dann machen. Der hat übrigens auch den Mixdown besorgt, denn es gibt zwei Aufnahmen eigentlich, einen aus dem Raum und einen vom Pult. Ich weiß nicht, wie der Techniker hieß, der uns an dem Abend da geholfen hat, deswegen kann ich Ihnen hier keinen Dank aussprechen, aber Tim hat einen Mixdown aus diesen beiden Aufnahmen gemacht und das ist sozusagen das, was ihr hier akustisch von dem Konzert gehört habt. Und ja, irgendwann kommt das in voller Länge und wird wahrscheinlich auch noch gehörig vorher angesagt. Soweit erstmal vom Freien Radiokonzert am 16. November in Berlin. Es el terror, cada paso. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. President Chaos. This country is a complex place. This world is a complex world. To govern such a place, indeed. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein komplexer Flecken Erde. Und unsere Welt ist eine sehr komplexe Welt. Ein Land wie die USA zu regieren, ein solches Imperium anzuführen, erfordert Weisheit, Einsicht in seine innere Beschaffenheit und ein gehöriges Quantum des Wissens wahrlich kluger Köpfe. Aber selbst wenn all das einigermaßen gegeben ist, gibt es keine Garantien dafür, dass alles gut geht. Genau das hat das ungeheure Debakel des Krieges gegen Saddam Husseins Irak gezeigt. Der Krieg gegen den Irak, den die US-Regierung unter Präsident George W. Bush am 20. März 2003 mit Luftangriffen auf die Hauptstadt Bagdad begann, war in der Nachfolge der Anschläge vom 11. September 2001 von Gefühlen getrieben. Von Gefühlen getriebene Politik kann jedoch in einem Desaster enden, wie das Beispiel bewiesen hat. Die heutigen Vereinigten Staaten werden von einem Präsidenten geführt, der sich ständig von Gefühlen leiten lässt. Hass und Groll zeichnen die Politik seiner Regierung aus. Der Präsident handelt aus gesteigerter Selbstbezogenheit und produziert damit am laufenden Band unsichere Verhältnisse. Wie bei einem Kinn können seine Stimmungslage vom Höllenfeuer rasender Wut in eisige Kälte eines Gletschers umschlagen. Seine emotionale Politik ändert sich ständig und führt letztendlich zu einer instabilen Situation. US-Präsident Donald Trump ist wie eine Wetterfahne. Er weht im Wind und niemand weiß, in welche Richtung er sich im nächsten Moment drehen wird. Alle, die ihm dabei nicht widerspruchslos folgen, erklärt er zu seinen Feinden. Den Rest macht er zu Dienern seines sprunghaften Verstandes. Auf dessen Auswüchse schaut die Welt inzwischen mit Staunen. Vor ein paar Wochen trat Trump mit seiner Reality-Show vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf. Mitten in seiner Ansprache, die wohl eher eine Wahlkampfrede für die zu Hause bevorstehenden Zwischenwahlen war, brach die Versammlung in lautes Gelächter aus. Sie lachte aber nicht mit ihm, sondern über ihn. Diese Männer und Frauen, allesamt angesehene Diplomaten der Nationen dieser Welt, lachten über den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wieder einmal erlebten wir Trump in Aktion. Diesen vermeintlichen Führer der Welt, der ständig die Ratschläge seiner Berater in den Wind schlägt, wenn er nicht sogar öffentlich über sie herzieht. Diesen vermeintlichen Führer, der über die Medien herzieht und sie als seine Feinde verdammt. Ein Regierungschef, der die US-Verfassung hemmungslos missachtet. Ein Mann, der im Krieg mit seiner eigenen Regierungsmannschaft liegt. Ein Mensch, der sich ständig im Widerstreit mit sich selbst befindet. Angeführt von engagierten Frauen haben Millionen von US-Bürgern seiner Politik bei den Zwischenwahlen im November eine Abfuhr erteilt. Ich erwarte, dass wir davon in Zukunft noch mehr zu sehen bekommen werden, bevor das Theater endlich vorbei ist, mit dem US-Präsident Donald Trump seine Kultur des Chaos befördert. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Im Original erschien sie am 18. November 2018 unter dem Titel President Chaos auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 3. Dezember 2018 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Hi. Yo, P-Shaw, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Shaw. Tengo que decir, por más que miro en los bolsillos, no tengo el split. pecho blau, todo puesto de speed. Aunque vaya todo ciego, siempre daré cero, cero. Und sehen wir uns Samstagabend im Clash? Ratzinger hier. Hab heute jetzt den vierten Song von Ihnen in der Sendung gespielt. Diese Band räumt wirklich ab. Radioaktiv Demo-Ticker. Die erste Kundgebung, die wir hier im Demo-Ticker verkünden wollen, ist morgen schon, am Donnerstag um 15.30 Uhr vor der britischen Botschaft unter dem Motto Syndikat bleibt. Kiezkultur von unten erhalten und verteidigen, heißt es dort in der Ankündigung. Der Eigentümer ist ein Familienunternehmen aus London, ein sogenanntes Familienunternehmen. Da wollen wir mit euch vor der britischen Botschaft unseren Unmut über die Kündigung des Syndikats lautstark kundtun. Das Ganze morgen am Donnerstag vor der britischen Botschaft. Und direkt davor sind ja Demonstrationen inzwischen verboten. Wer das Gelände kennt, weiß, dass es etwas abgesperrt ist. Deswegen ist es nahe der britischen Botschaft an der Adresse Wilhelmstraße 7071 in Berlin-Mitte. Nahegelegener S-Bahnhof ist nach wie vor das Brandenburger Tor. Am Freitag, übermorgen, gibt es um 17.30 Uhr am S-Bahnhof Blankenburg eine Demonstration unter dem Motto Kein Weihnachtsfest der AfD aus dem Veranstaltungstext. Nach unseren Informationen fand die bereits für vergangene Woche Freitag angekündigte AfD-Weihnachtsfeier im Landhaus Pankow nicht statt. Stattdessen wollen sich die Rassistinnen in ihr Bürgerbüro in Blankenburg zurückziehen, um dort in trauter Einsamkeit störungsfrei feiern und hetzen zu können. Diese Ruhe möchten wir Ihnen nicht zugestehen und rufen dazu auf, am 7.12., also am Freitag, mit uns nach Blankenburg zu kommen. Anreisetreff vom S-Bahnhof Gesundbrunn, Gleis 4, am 7. Dezember 2018, also am kommenden Freitag. Um 17 Uhr pünktlich wird da von Gleis 4 losgefahren und dann beginnt die Demonstration um 17.30 Uhr am S-Bahnhof Blankenburg und hat eine Abschlusskundgebung vor dem Bürgerbüro der AfD Pankow. So, am Sonntag um 14 Uhr geht es vor der US-Botschaft am Pariser Platz mit einer Kundgebung weiter unter dem Motto Free Mumia, Freedom All. Unter anderem eine Kundgebung für die Freilassung des Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal aus dem Veranstaltungstext. Am 9. Dezember 1981 schlug ein Polizist bei einer rassistisch motivierten sogenannten Verkehrskontrolle in Philadelphia auf Mumia Abu-Jamals Bruder ein. Als Mumia seinem Bruder zur Hilfe eilte, schoss ihm der Polizist durch die Lunge. Mumia überlebte mit großem Glück sogar noch die spätere Folter durch weitere Beamte, nachdem zuvor der prügelnde Polizist von einem anderen Anwesenden erschossen worden war. Mumia hatte in den Jahren davor als kritischer Journalist regelmäßig über behördliche Korruption, staatlichen Rassismus und die damals wie heute meist tödliche Polizeigewalt im US-Bundesstaat Pennsylvania berichtet. Polizei und Staatsanwaltschaft nutzten die Gelegenheit und schoben dem afroamerikanischen Journalisten deshalb einen bis heute unbewiesenen Mord in die Schuhe und urteilten ihn in einem manipulierten Verfahren ab. Zunächst zur Todesstrafe, die jedoch durch weltweite Solidarität verhindert werden konnte. Jetzt, 37 Jahre später, ist der Journalist noch immer einer von 2,3 Millionen Gefangenen in den USA, die gegen die brutale Haft und Ausbeutung in der Gefängnisindustrie, der modernen Variante der Sklaverei, kämpfen. Durchbrechen wir das Schweigen. Kommt zur Kundgebung an Mumias 37. Haftjahrestag, und zwar am Sonntag, den 9. Dezember 2018 um 14 Uhr vor die US-Botschaft in Berlin am Pariser Platz und Brandenburger Tor. Freiheit für Mumia, Freiheit für alle, weg mit der Todesstrafe überall, Abschaffung der Sklaverei in den USA und überall, das sind die Forderungen. Und am besten kommt ihr dorthin mit dem Bus 100 oder aber auch der U- und S-Bahn-Station Brandenburger Tor. So, das waren alle Demoticker-Hinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. So, mir bleibt jetzt auch gar keine Zeit mehr, hier noch Musik zu spielen. Ich verabschiede mich gleich vom Mikrofon. Mein Name ist Markus. Wer das nochmal hören will, den verweise ich auf unseren Podcast radioaktivberlin.blogsport.de, da sich auch eine Menge hier auf diesem Sender tut. Und wenn ihr Interesse an dieser Sendung habt, ist das vielleicht eh eine Adresse, die ihr euch mal merken könntet, radioaktivberlin.blogsport.de, weil wir wissen alle nicht genau, wie es hier weitergeht. Es ist ein totales Würgen, was uns die MABB hier auferlegt hat. Wie auch immer, das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er frei ist. Und wenn ihr euch dafür einsetzen wollt, dass er freikommt, dann kommt am Sonntag, den 9. Dezember, also diesen Sonntag vor die US-Botschaft um 14 Uhr. Da ist die Kundgebung Free Mumia, Freedom All. Ich bin jetzt mal weg. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.